Generation, jeder jeden Tag mit guter Bilanz, jeder jeden Tag mit guter Bilanz. Geht um mehr, es geht um mehr, es geht um mehr. Finanzerfolge im Krisenherd, traumhaft sicher, auf reizvolle Weise. Zum Erhalten der Nation. Jeder jeden Tag mit guter Bilanz. Jeder jeden Tag mit guter Bilanz. Es geht um mehr, es geht um mehr. Raum und Sparte, Mordkultur. Let's go.